Die Bibel sagt, dass Jesus mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum eingetreten ist. Mit seinem eigenen Blut. Das bedeutet, dass er auch von den Toten auferstanden sein muss. Wie viele von euch wissen, dass Gott nicht sterben kann? Als Gott Mensch wurde, musste er als Mensch leben, mit Blut, das durch seine Adern floss. Und der Grund, warum er geboren wurde, war, für unsere Sünden zu sterben, als das vollkommene Opfer. In Hebräer 9 heißt es, am Ende der Zeitalter ist er erschienen. Das war das Zeitalter des Gesetzes. Um die Sünde aufzuheben, sagt mal aufzuheben, durch das Opfer seiner selbst. Warum kam Jesus als Mensch? Um die Sünde aufzuheben, indem er sich selbst als Opfer hingab. Er wurde zum Sündopfer. Und die Bibel sagt, dass sein vergossenes Blut uns von all unseren Sünden reinigt. Selbst nach seiner Auferstehung hätte Jesus einfach direkt in die Gegenwart Gottes gehen können, weil er immer noch Gott ist. Aber die Bibel sagt, dass er als Mensch dorthin ging. Er ging, um uns zu vertreten. Denn in gewisser Weise kann Gott uns nicht vertreten, weil Gott nie ein Mensch war. Wenn du jemanden im Parlament haben willst, der dich vertritt, dann muss es ein Mensch sein. Es kann kein Zombie sein. Ihr versteht das Bild, oder? Zombies gibt es nicht, aber wir verstehen das Bild. Genauso wenig kann ein Affe im Parlament für dich sprechen. Dein Vertreter muss einer von uns sein. So ähnlich wie möglich. Amen. Also kam Jesus, um ein Mensch zu werden. Ja, er kam, um für unsere Sünden zu sterben. Aber das war nicht alles. Er ist auch von den Toten auferstanden, um dich zu vertreten. Und die Bibel sagt, dass er stellvertretend für dich hineinging. Mit seinem eigenen Blut. Schaut euch Hebräer 9 an. Ich glaube, es steht irgendwo dort. Ja, Vers 12. Seht ihr das? Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Stellt euch das mal vor, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und ich glaube, dass nachdem er Maria Magdalena sagte, rühr mich nicht an, etwas Entscheidendes passierte. Weil nach den Opfervorschriften des Alten Testaments, die Gott selbst eingesetzt hatte, der Priester die Erstlingsfrucht der Ernte vor Gott hin und her schwenken musste. Ein Bild für die Auferstehung von Jesus. Und das war kein Zufall. Gott hat es so bestimmt, dass Jesus genau am Passafest starb, an exakt diesem Tag. Und drei Tage später, genau am Fest der Erstlingsfrüchte, stand er von den Toten auf. Er ist die Erstlingsfrucht. Was bedeutet das? Er ist wie der Zehnte, die Erstlingsfrucht aller, die ihm folgen werden. Nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Er ist die Erstlingsfrucht von uns allen. Und er ist der Erste, der leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Ich sage bewusst leibhaftig. Seit dem Tod von Jesus sind alle Gläubigen auferstanden. Ihre Seelen sind zum Herrn gegangen, aber ihre Körper blieben im Grab. Doch die Auferstehung von Jesus, die wir an diesem dritten Tag feiern, zeigt uns, dass seine Auferstehung auch unsere ist. Denn unsere Erlösung ist erst dann vollständig, wenn, wie die Bibel sagt, unser Körper erlöst wird. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jesus sagte also zu Maria Magdalena, rühr mich nicht an. Doch nur wenige Stunden später kamen andere Frauen zum Grab und sie trafen ebenfalls auf Jesus. Maria Magdalena war da bereits weggegangen. Diese Frauen fielen vor ihm nieder. Sie beteten ihn an und berührten seine Füße. Warum durfte Maria ihn nicht berühren, aber sie? Ich glaube, dass er in dieser Zeitspanne in den Himmel ging und sein Blut vor Gott darbrachte. Sein eigenes Blut. Versteht ihr? Denn die erste Person, die ihn empfangen musste, war nicht ein Mensch auf der Erde, sondern sein Vater im Himmel, weil er die Erstlingsfrucht war. Danach durften die anderen ihn berühren und später auch die Jünger. Er sagte zu ihnen, fasst mich an, ein Geist, ein Gespenst hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und sie berührten ihn. Das muss genau der Moment gewesen sein, als er sein Blut vor Gott darbrachte. Und die Bibel sagt, dass in dem Augenblick, als sein Blut den Thron Gottes berührte, es für unsere Sünden vergossen war. Und warum wurde es vergossen? Um unsere Sünden zu reinigen, ein für allemal. Und lass mich dir eines sagen, ich sage das mit Ehrfurcht. Deine Sünden schockieren Gott nicht. Bevor du überhaupt geboren wurdest, hatte Gott bereits die Lösung gesandt. Damals, zur Zeit von Jesus, konnte man es nicht so ausdrücken, aber Gott hat die Lösung gesandt, bevor du überhaupt gesündigt hast. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und natürlich existiert Gott außerhalb der Zeit. Ich habe es schon oft gesagt, Gott hat die Zeit erschaffen. Wir leben in einer zeitgebundenen Welt, richtig? Aber Gott nicht. Gott steht über der Zeit. Deshalb steht das Kreuz von Jesus Christus außerhalb der Zeit. Jesus starb für die Sünden aller, für die, die vor ihm lebten, von Adam an, und für die, die nach ihm kommen. Und heute sind wir alle hier versammelt, im Star-Auditorium. In der GRC Dallas und an vielen anderen Orten. Also aus unserer Sicht gibt es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber für Gott gibt es das nicht. Für ihn sind alle unsere Sünden bereits vergeben. Alle unsere Sünden sind vergeben. Und für wie lange gilt diese Vergebung? Manche glauben, dass Sünden nur nach und nach vergeben werden, immer wenn man sie bekennt. Je nach Konfession müsse man beichten oder jede Sünde aufzählen, sonst verliere man die Gemeinschaft mit Gott. Unterschiedliche Konfessionen haben hier verschiedene Regeln. Doch was sagt die Bibel? Als Jesus mit seinem Blut ins Heiligtum eintrat, was bewirkte er da? Wie lange reicht die Vergebung? Die Bibel sagt, er erlangte eine ewige Erlösung. Ich wiederhole, ewige Erlösung. Wisst ihr, was ewig bedeutet? Es bedeutet das genaue Gegenteil von zeitlich begrenzt. Paulus sagt an einer anderen Stelle, die sichtbaren Dinge sind zeitlich. Die Unsichtbaren aber ewig. Er stellt also das Zeitliche dem Ewigen gegenüber. Und das Ewige bleibt bestehen, es hört nie auf. Doch wenn du glaubst, dass eine Sünde die Erlösung Gottes aufheben kann, dann glaubst du nicht an ewige Sicherheit. Dann glaubst du, dass eine einzige Sünde dich aus der Erlösung herauswerfen kann. Und wenn du so denkst, dann hat der Teufel leichtes Spiel mit dir. Dann wirst du dich ständig fragen, welche Sünde war es? Wann genau habe ich meine Errettung verloren? Aber Kinder Gottes, lasst mich euch eines sagen, ihr könnt eure Errettung nicht verlieren. Ja, Sünde hat Konsequenzen, das ist klar. Manchmal führen sie dazu, dass jemand ins Gefängnis muss. Manchmal sind die Konsequenzen erniedrigend. Sünde bleibt Sünde und sie hat reale Folgen. Aber vor Gott sind deine Sünden vergeben. Hört ihr? Nun, es gibt Leute, die sofort sagen, dann kann man ja einfach sündigen. Aber mal ehrlich, wenn du hörst, dass all deine Sünden vergeben sind, ist das wirklich ein Anreiz, bewusst zu sündigen? Lass mich es so erklären. Was lässt einen Ehemann treu sein? Stell dir vor, bevor er auf eine Geschäftsreise geht, packt ihn seine Frau am Kragen und zischt, hör zu, schau keine anderen Frauen an. Männer kannst du anschauen, aber keine Frauen. Konzentrier dich auf deine Arbeit und komm direkt zurück. Verstanden? Und er stottert, ja, Schatz. Oder stell dir eine andere Frau vor, die ihren Mann einfach liebevoll umarmt und ihm sagt, ich liebe dich so sehr. Du bist der wunderbarste, attraktivste Mann, mit dem ich je verheiratet war. Hoffentlich nur einmal. Und dann lächelt sie ihn an und sagt vielleicht noch, wenn du mehr davon willst, komm nach Hause. Versteht ihr das Bild? Sie weiß genau, wann sie ihn an sich ziehen und wann sie ihn freigeben muss. Wie beim Drachensteigen. Manche von euch ziehen nur, ziehen und ziehen, bis die Schnur reißt. Und dann sitzt ihr da und weint. Aber preist den Herrn, denn er kann gebrochene Herzen heilen. Also welcher Mann fühlt sich mehr geliebt und geschätzt? Derjenige, dessen Frau ihm ihre Liebe zeigt. Und jetzt frage ich euch, wenn ein Mann so geliebt wird, sagt er dann, Juhu, meine Frau liebt mich so sehr, ich kann jetzt fremdgehen? Natürlich nicht. Das ist nicht die natürliche Reaktion. Ja, es gibt Menschen, die so denken, das gebe ich zu. Aber solche Menschen sind krank. Und kranke Menschen können kein gutes Essen genießen. Sie können Gutes nicht wertschätzen. Wenn wir sehen, was solche Leute tun, sagen wir, das ist krank. Solche Leute gibt es. Aber die meisten von uns, wenn wir echte Liebe erfahren, wollen diese Liebe nicht verraten. Deshalb tut es weh, wenn wir verletzt werden. Aber wenn es nur ein Regelkatalog ist, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, dann scheitert man schon, bevor man überhaupt das Haus verlässt. Versteht ihr? Jesus kam als Mensch. Er starb am Kreuz als Mensch für all unsere Sünden. Er hätte nicht anders sterben können. Und doch war er die ganze Zeit über auch Gott. Sein göttliches Wesen hat er nie verloren. Aber dann ist er von den Toten auferstanden und als Mensch zum Vater gegangen. Und zum ersten Mal in der Geschichte sah Gott einen Menschen, in dem er vollkommene Zufriedenheit fand, an dem er höchste Freude hatte. Und Gott hat beschlossen, dass er jeden, der an diesen Menschen glaubt, genauso behandeln wird wie ihn. Jeder, der sich entscheidet, Teil des zweiten Adams zu sein, empfängt dieselbe Gunst. Bist du Teil des zweiten Adams? Oder bist du noch immer in dem ersten Adam? Unter dem Fluch, unter Verurteilung, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Sünden und deiner sündigen Natur. Die Bibel sagt, dass wir nicht mehr in dieser alten Natur leben. Schauen wir uns mal Römer 8, Vers 9 an. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wir müssen nicht erst versuchen, in den Geist zu kommen. Manchmal haben wir diese Vorstellung, vielleicht weil wir es in Predigten gehört haben, dass wir in den Geist kommen müssen. Nein, wenn du gerettet bist, dann bist du im Geist. Das bedeutet, dass Gott dich in Christus sieht, deine neue Identität. Gott sieht dich nicht mehr in dir selbst, Gott sieht dich in Christus. Halleluja! In diesem Menschen, an dem er höchste Freude hat, in diesem verherrlichten Menschen, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Die Bibel betont in Hebräer 1, dass Jesus, nachdem er uns von unseren Sünden gereinigt hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Nachdem. Wenn du also sagst, dass deine Sünden nicht wirklich getilgt seien, obwohl du an ihn glaubst, dann behauptest du im Grunde, dass Jesus kein Recht hat, sich zu setzen. Denn sich zu setzen bedeutet, dass das Werk vollbracht ist. Im Alten Testament standen die Priester immer und opferten ständig das Blut von Stieren und Böcken, das die Sünden aber nicht wirklich beseitigen konnte, sondern sie nur bedeckte. Es war wie eine Kreditkarte, eine vorläufige Abdeckung, bis die echte Zahlung geleistet werden musste. Du weißt doch, dass deine Kreditkarte keine tatsächliche Zahlung ist. Sie ist eine Art Schuldschein, ein Versprechen, dass du an einem bestimmten Tag, dem Tag der Abrechnung, wirklich zahlst. Aber Jesus kam nicht, um Sünden zu bedecken, sondern sie ein für alle Mal zu entfernen. Deshalb rief Johannes der Täufer: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Je nach Konfession hast du vielleicht eine andere Lehre gehört. Ich wuchs mit der Vorstellung auf, jede Sünde bekennen zu müssen, um Vergebung zu erhalten. Mein Problem, ich versuchte, den Heiligen Geist zu spielen, wollte Sünden aufspüren, noch bevor ich sie beging. Doch je mehr ich darauf achtete, keine zu verpassen, desto schuldiger fühlte ich mich. Immer mehr Sünden wurden mir bewusst. Ich beichtete eine Sünde, dann fiel mir die nächste ein. Während ich diese bekannte, wurde mir eine weitere bewusst. Mein ganzes Leben drehte sich nur um meine Fehler und ein endloses Sündenbekenntnis. Dabei wurde ich immer selbstzentrierter und unbarmherziger gegenüber anderen. Siehst du, wie das funktioniert? Es geht nicht um dich und deine schlechten Gedanken. Ich zeige dir einen besseren Weg, sie loszuwerden. Schau weg von dir selbst und richte deinen Blick auf Jesus. Viele Christen verstehen das nicht. Sie denken, Christsein bedeutet, eine Formel zu finden, eine Liste von Anweisungen, was zu tun ist und was nicht. Und wo suchen sie? Im Alten Testament oder im Neuen Testament. Aber hauptsächlich im Alten Testament. Selbst im Neuen Testament achten sie oft nur darauf, was sie tun sollen. Doch die Bibel ist kein Regelbuch. Sie ist Brot für deine Seele. Sie soll dich nähren. Amen. Are you listening? Ja, es gibt in der Bibel auch praktische Anweisungen für unser Leben. Aber die kommen erst, nachdem wir erkannt haben, wer wir in Christus sind. Die Bibel versichert, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist deine neue Identität. Gott sieht dich nicht mehr in deiner alten sündigen Natur. Er sieht dich in Christus, heilig, tadellos, gerecht. Aber viele Christen suchen in der Bibel nur nach, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun? Weißt du, was diese Menschen oft sagen? Ich liebe den Jakobusbrief mehr als alle anderen Bücher der Bibel. Das zeigt mir, dass sie etwas nicht ganz verstanden haben. Versteht mich nicht falsch. Ich stimme nicht mit Martin Luther überein, der meinte, der Jakobusbrief sei nicht inspiriert. Doch, er ist von Gott eingegeben. Nur nicht auf derselben Ebene wie etwa der Epheserbrief. Viele Theologen sehen den Epheserbrief als das tiefgründigste Werk von Paulus. Er zeigt dir, wer du in Christus bist. Lass die Bibel sich selbst auslegen. Wie lange gilt also deine Erlösung? Wie lange ist dir vergeben? Für immer. Ja, sogar der negative Gedanke, den du eben über den Lobpreisleiter hattest, vergeben. Vielleicht dachtest du, als ich auf die Bühne kam, oh Mann, was hat der denn wieder an? Vergeben, Bruder. Oder als Pastor Lawrence vorhin hier stand und du dachtest, boah, seine Muskeln sind echt riesig. Vergeben, preis den Herrn. Und weißt du, was passiert, wenn du begreifst, dass dir vergeben ist? Plötzlich merkst du, oh mein Gott, ich muss mich nicht mehr wie ein Heuchler fühlen. Gott sieht mich nicht als schuldig an. Also verlass dich auf diese Vergebung. Gerade auf dem Weg hierher. Okay. Keine Sorge, niemand weiß, wer es war, okay? Fuhr ich im Auto. Und wir waren hinter einem anderen Fahrzeug, das in das Star-Auditorium einbog. Vor diesem Auto war noch ein weiteres Fahrzeug und die Person darin hielt kurz an, um jemanden aussteigen zu lassen. Der Fahrer des Autos dahinter, also nicht ich, fing daraufhin an, sofort zu hupen. Ich dachte mir, hoffentlich war das nur jemand, der hier arbeitet und nicht jemand aus unserer Gemeinde. Meine Tochter war mit mir im Auto. Übrigens, ich habe zu Hause eine Tasse mit einem lustigen Spruch darauf. Da steht so etwas wie, benimm dich, sonst tauchst du in meiner Predigt auf. Also keine Sorge, ich habe mir dein Nummernschild nicht gemerkt und ich weiß auch nicht, wer es war. Amen. Aber falls du hier bist und du kein Mitarbeiter oder jemand aus dem Restaurant bist. Hey, Bruder. Warum sind wir manchmal so ungeduldig? Weil wir denken, dass Gott mit uns ungeduldig ist. Wie sollten wir also 1. Korinther 13 betrachten? Das Größte aber ist die Liebe. Vor vielen Jahren wurde mir beigebracht, dass es da um die Liebe Gottes geht. Ich sagte, ja, das verstehe ich. Aber dann hörte ich eine Lehre, die alles verdrehte. Das ist die Liebe Gottes und so musst du auch andere lieben. Und genau hier beginnt das Problem. Zuerst sagt man mir, dass es Gottes Liebe ist, Agape-Liebe. Okay, das klingt gut. Dann erklärt mir jemand die griechischen Begriffe. Agape als Substantiv, Agapao als Verb. Agapetos bedeutet Geliebter. Ich war begeistert, dass ich ein bisschen Griechisch gelernt hatte. Agapao, Agapetos. Ich dachte mir, ich kenne ein neues Wort. Liebe, Agape. Und dann wurde mir beigebracht, dass 1. Korinther 13 über mich spricht. Liebe ist geduldig und freundlich. Billy Graham sagte einmal, dass dies sein Lieblingskapitel in der Bibel ist, 1. Korinther 13. Und wie definiert es die Liebe? Es beginnt mit, die Liebe ist langmütig und gütig. Richtig? Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Amplified Bible gibt es so wieder, die Liebe glaubt das Beste von jedem Menschen, richtig? Und dann kommt der verdrehte Teil, das ist die Agape-Liebe. Also musst du andere so lieben. Und genau da liegt das Problem. Von wegen, liebe deine Feinde. Ich schaffe es ja nicht mal, meinen Nachbarn zu lieben. Manchmal fällt es mir schon schwer, meinen Nachbarn zu lieben. Wie soll ich da meine Feinde lieben? Lass die Feinde mal beiseite. Ich habe schon genug damit zu tun, geduldig mit meiner eigenen Familie zu sein. Und seien wir mal ehrlich, es kommt doch ganz darauf an, wann man uns erwischt. Wenn man uns nach einem romantischen Valentinsdinner mit dem Ehepartner fragt, ob wir ihn lieben, dann ist die Antwort, ja, natürlich liebe ich ihn. Es hängt vom richtigen Moment ab, richtig? Und dann gibt es Leute, die sagen, du musst es einfach bekennen, sprich es aus. Ich bin geduldig und freundlich. Ich bin langmütig und glaube das Beste von jedem Menschen. Also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe es immer wieder gesagt. Ich. Und genau da liegt das Problem. Es dreht sich alles nur um mich. Aber Gottes Plan ist ein ganz anderer. Er will, dass du nicht auf dich schaust, sondern auf Jesus. Er soll das Objekt deiner Anbetung, das Objekt deiner Aufmerksamkeit, das Objekt deiner Liebe sein. Die Welt läuft so vielen falschen Dingen nach. Sie vergöttert Stars, Sportler, Reichtum. Jetzt versteht mich nicht falsch. Es ist nichts Schlechtes daran, sich an Dingen zu erfreuen. Die Bibel sagt, dass Gott uns alles reichlich gibt, damit wir es genießen können. Aber sobald etwas den Platz von Jesus in deinem Herzen einnimmt, wird es zum Götzen. Und dieser Götze kann dich niemals wirklich erfüllen. Manche rennen dem Geld hinterher. Geld ist ihr Götze. Für sie dreht sich alles nur um Geld, Geld, Geld. Aber Geld kann nicht erfüllen. Geld wurde geschaffen, um dein Diener zu sein. Es soll dir dienen. Aber wenn du nicht aufpasst, wird es dein Herr. Und woran erkennst du, was dein Götze ist? Ganz einfach. Womit sind deine Gedanken ständig beschäftigt? Gott hat uns erschaffen, um ihn anzubeten. Das bedeutet, dass jeder Mensch, egal ob er religiös ist oder nicht, etwas anbetet. Statt sich an einem Sportspiel einfach zu erfreuen, wird der Sport zu einem Götzen. Ein Hobby, eine Karriere, eine Beziehung. Manche geben Unsummen für ihr Hobby aus und vernachlässigen dabei ihre Familie. Und ein Wort besonders an junge Leute. Passt auf, dass euer Handy nicht zu eurem Götzen wird. Amen. Ping. Jedes Mal, wenn es Ping macht, rennen sie hin. Ping. Ping und schon greifen sie danach. Es ist, als wären sie die Diener ihres eigenen Smartphones. Ping und du kommst. Warum musst du sofort reagieren? Die großen Tech-Firmen investieren Milliarden, um Psychologen und Experten einzustellen, die genau wissen, wie sie deine Aufmerksamkeit fesseln können. Sie haben das System bewusst so entworfen, dass du süchtig wirst. Aber du solltest dein Handy kontrollieren, nicht dein Handy dich. Lass dich von ihm nicht versklaven. Can I have a good amen? Wir wurden geschaffen, um anzubeten. Und in uns, während ich hier spreche, heilt der Herr gerade jemanden. Jemand mit einer Schulterverletzung. Beweg deine Schulter, hebe und senke deinen Arm und sieh, was der Herr getan hat. Vorher tat es bei einer bestimmten Bewegung weh, jetzt aber nicht mehr. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wenn das auf dich zutrifft, beweg deine Schulter weiter. Preist Gott. Wenn du merkst, dass der Schmerz weg ist, wink einfach mal. Keine Sorge, wir holen dich nicht auf die Bühne. Da drüben. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Dort hinten auch. Ja, einfach weiter winken. Wir haben keine Zeit, jeden Einzelnen zu interviewen, aber preis den Herrn. Ist der Schmerz weg? Ist er verschwunden? Und hier drüben auch verschwunden? Du kannst es laut sagen, wenn du willst. Ich bin nicht eingeschüchtert. Der Schmerz ist weg. Sag's laut, preis den Herrn. Danke, Jesus. Gott sei die Ehre. Und der Herr heilt weiter. Wenn Gott wirkt, dann geschieht das ganz oft leise. Menschen lieben das Spektakuläre. Sie wollen ein großes Bumm, ein Feuerwerk, eine dramatische Inszenierung. Sie wollen laute Musik, eine explosive Atmosphäre. Aber Gott wirkt oft auf eine ganz andere Art. Das hat er auch Elia gezeigt. Das zeigt, wie man Gottes Stimme hört. Erinnerst du dich? Elia war am Berg Horeb, dem Berg Sinai. Und da kam ein gewaltiges Erdbeben. Die ganze Erde bebte, die Felsen stürzten hinunter. Doch die Bibel sagt, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann kam ein großes Feuer, das den Berg erhellte. Doch nachdem das Feuer erloschen war, heißt es, aber der Herr war nicht im Feuer. Danach kam ein heftiger Sturm, so stark, dass er die Felsen spaltete und Elia Schutz suchen musste. Doch auch hier sagt die Bibel, aber der Herr war nicht im Wind. Und nach all dem kam plötzlich eine tiefe Stille. Und dann hörte Elia etwas. Verschiedene Bibelübersetzungen geben es unterschiedlich wieder. Aber im Hebräischen steht dort eine leise Stimme, ein Flüstern der Liebe. Die King James Bibel übersetzt es mit eine sanfte, leise Stimme. Tief im Innern, wo Frieden ist, da spricht Gott zu dir. Manchmal sind wir so gestresst, so beschäftigt, rennen von A nach B. Und dann wundern wir uns, warum wir seine Stimme nicht hören. Aber Gott spricht leise. Er spricht tief in dein Herz hinein. Und wenn du Ratschläge von anderen bekommst, dann überprüfe sie. Denn sie müssen das bestätigen, was du tief in dir bereits spürst. Seid ihr noch dabei? Gott hat uns das Beste gegeben, was wir anbeten können. Unseren Herrn Jesus Christus, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Egal aus welchem Blickwinkel du ihn betrachtest, er ist durch und durch liebenswert. Er ist vollkommen schön. Er ist stark und gleichzeitig sanftmütig, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und dann wurde mir klar, warum ich mit 1. Korinther 13 gescheitert bin. Ich habe versucht, mich selbst zu verbessern. Dieses Ich, das Gott bereits beiseite gestellt hat. Denn das alte Ich will niemals sterben. Aber die Bibel sagt, dass wir in Christus bereits gestorben sind. Gestorben für das alte Ich. Sie erklärt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und was geschieht bei einer Kreuzigung? Man stirbt. Dein altes Ich, der alte Adam, ist mit Christus gestorben. Viele Frustrationen in deinem Herzen und sogar manche körperlichen Schmerzen hängen mit diesem alten Ich zusammen. Oft erkennen wir rückblickend, dass wir uns selbst in schwierige Situationen gebracht haben. Vielleicht durch ignorierte Ratschläge oder unkluge Entscheidungen. Wir haben unser eigenes Herz gebrochen und uns selbst Schmerz zugefügt. Doch genau dieser Teil von uns, der sündigen will und immer wieder das Falsche tut, wurde mit Christus ans Kreuz geschlagen. Der alte Adam wurde dort ein für allemal beseitigt. Jetzt sagst du vielleicht, Pastor, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt bin ich verwirrt, denn ich spüre immer noch diese sündigen Neigungen. Genau hier kommt der Glaube ins Spiel. Schau dir Römer 8 an, derselbe Abschnitt, Vers 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das beantwortet genau diese Frage. Pastor, wenn mein alter Adam am Kreuz beseitigt wurde, warum habe ich dann immer noch Wutanfälle? Warum verliere ich immer so schnell die Beherrschung? Vorhin habe ich sogar im Auto gehupt. Und jetzt benutzt du mich als Beispiel in deiner Predigt und das macht mich erst recht wütend. Ich glaube, dass ich gerettet bin. Ja, ich bin schon so oft gerettet worden. Ich habe das Übergabegebet schon so oft gesprochen, dass ich umgefallen bin. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Warum habe ich also immer noch unreine Gedanken, negative Gedanken, manchmal sogar blasphemische Gedanken gegen Gott? Warum fühle ich mich manchmal so niedergeschlagen und hoffnungslos? Nun, lass mich dir zuerst zeigen, was Christus für dich getan hat. Denn was dem Gesetz unmöglich war, was konnten die 10 Gebote nicht tun? Was konnten sie nicht? Sie konnten gebieten: Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber dann kommt das letzte Gebot, und genau das traf den Apostel Paulus wie ein Schlag, und es trifft auch viele von uns. Du sollst nicht begehren. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du nicht einmal den Wunsch haben darfst, das Falsche zu tun. Du sollst nicht einmal in deinem Herzen daran denken, jemanden zu verletzen, Ehebruch zu begehen oder zu lügen. Und genau da trifft das Gesetz jeden Menschen. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Gesetz ist vollkommen, heilig und gut. Aber es wurde für den ersten Adam gegeben, den gefallenen Menschen. Jetzt hör gut zu. Als das Gesetz gegeben wurde, gab es den zweiten Adam, Christus, noch nicht als Retter. Menschen waren noch nicht wiedergeboren. Christus war noch nicht gekommen. Das Gesetz spricht den natürlichen Menschen an, den Menschen im Fleisch. Es richtet sich nicht an den neuen Menschen in Christus. Hörst du? Das Gesetz sagt stets, du sollst nicht. Es fordert, dass wir uns selbst verbessern. Doch genau daran scheitert der Mensch. Warum gab Gott dann das Gesetz? Damit wir erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Ohne das Gesetz wäre der Mensch stolz und überzeugt, alles allein zu können. Und genau das sehen wir heute. Viele rühmen sich ihrer Erfolge und glauben, sie hätten alles selbst erreicht. Aber ich sage euch, viele, die Großes erreicht haben, wurden dabei von Gott unterstützt, auch wenn sie es nicht erkennen. Die Bibel sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Gott lässt seine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen. Er lässt es über Gute und Böse regnen. Das ist seine Güte. Aber viele Menschen erkennen das nicht an. Manche sind nicht einmal dankbar für die Hilfe, die sie auf ihrem Weg bekommen haben, von Freunden, von der Familie. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, Danke zu sagen. Wir sollten nichts als selbstverständlich hinnehmen. Wir sollten lernen, Danke zu sagen. Und weißt du, was eines der besten Dinge ist, die du deinen Kindern beibringen kannst? Dankbarkeit. Das gehört zur Charakterbildung. Kinder sollten lernen, ihren Eltern für Dinge zu danken, die sie oft für selbstverständlich halten. Thank you. Danke, dass du heute da bist. Amen. Thank you. Danke, dass du Teil dieser Gemeinde bist. My church. Aber zurück zum Gesetz. Es kann gebieten und fordern, doch es gibt dir keine Kraft, das Gebot zu halten. Sobald du versuchst, es zu befolgen, erkennst du deine eigenen Schwächen. Desto bewusster werden dir deine Unreinheiten, desto deutlicher treten deine Sünden hervor. Amen. Manche Menschen sind ungehobelt, sagen immer das Falsche. Aber solange sie den Mund halten, merkt es niemand. Die Bibel sagt in den Sprüchen, auch ein Narr gilt als weise, wenn er schweigt. Aber sobald er den Mund aufmacht, ist es offensichtlich. Solange jemand still bleibt, zeigt sich nicht, dass er eigentlich ein hartherziger Mensch ist. Was immer ein Mensch ist, solange er nichts tut, bleibt es verborgen. Genauso funktioniert das Gesetz. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Du sollst nicht begehren, und dein Herz fängt plötzlich damit an, genau das zu tun. Das Gesetz sagt dir, du sollst nicht töten. Und was passiert? Plötzlich merkst du, wie Hass in dir aufsteigt. Soweit verstanden? Das Gesetz wurde nie dazu gegeben, dich gerecht zu machen. Sein eigentlicher Zweck war, dir zu zeigen, dass du ein Sünder bist. Bis du an den Punkt kommst, an dem du ehrlich sagen kannst, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Hör genau hin. Das gilt für dein Fleisch, nicht für dein neues Ich, das aus Gott geboren wurde. Dein wiedergeborenes Ich ist vollkommen in Christus. Aber in deinem Fleisch musst du zu dieser Erkenntnis kommen und kannst Gott danken, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das tat Gott. Mit anderen Worten, etwas ist geschehen. Und genau darum geht es. Wir sprechen hier von der Sünde im Fleisch, diesem Aufbegehren, diesen plötzlichen Regungen, die keiner sieht, die du vielleicht nie auslebst, aber die in deinen Gedanken aufsteigen, in deinem Herzen, tief in deinem Inneren. Und egal wie sehr du dagegen ankämpfst, du kannst sie nicht besiegen. Ist das am Kreuz gelöst worden? Ja. Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Das müssen wir verstehen. Was hat Gott getan? Er sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Wohlgemerkt, da steht nicht, dass Jesus mit sündigem Fleisch kam, sondern in der Gestalt des sündigen Fleisches. Seine menschliche Natur sah aus wie unsere, aber sie war nicht von Sünde verdorben. Und er wurde nicht in Sünde empfangen. Heute wissen wir aus der Medizin, dass die Mutter dem ungeborenen Kind kein Blut gibt. Sie versorgt es mit Nahrung, sie entsorgt seine Abfallstoffe. Aber es gibt keine direkte Übertragung von Blut zwischen Mutter und Kind. Richtig? Das wissen wir heute. Das wussten die Menschen damals nicht. Sie mussten es einfach glauben. Aber wenn jemand ohne Sünde geboren werden sollte, dann musste er von einer Jungfrau geboren werden. Das ist der Grund für die Jungfrauengeburt. Versteht ihr das? In seinem Blut war keine Sünde. Also sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, aber ohne Sünde. Er sah aus wie Menschen mit sündigem Fleisch, wie dein und mein Fleisch. Aber er hatte kein sündiges Fleisch. Er kam nur in der Gestalt des sündigen Fleisches. Um der Sünde willen, in einer anderen Übersetzung heißt es, als Opfer für die Sündenschuld, als Opfer für die Sündenschuld. Schauen wir uns das einmal in dieser Übersetzung an. Als Opfer für die Sündenschuld. Als Opfer für die Sündenschuld. Gott sandte seinen Sohn als Opfer für die Sündenschuld. Und was tat Gott am Kreuz? Er verurteilte die Sünde im Fleisch. Als Jesus am Kreuz hing, hat Gott nicht nur alle deine Sünden auf ihn gelegt, wodurch du ewige Vergebung und ewige Erlösung empfängst, sondern Gott hat auch den ersten Adam dort ans Kreuz geschlagen. Den Teil, der sündigen will, der sich gegen Gott auflehnt, der dich immer wieder in Versuchung zieht, der dich in Probleme bringt. Wie wenn du auf einem hohen Gebäude stehst und plötzlich eine Stimme sagt, spring! Diese Gedanken kommen nicht von dir. Was hat Gott mit diesem sündigen Fleisch getan? Was? Er hat es gekreuzigt. Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Das ist unser eigentliches Problem. Die Sünde in unserem Fleisch, auch nachdem wir gerettet wurden, diese Sünde, die immer wieder aufsteigt und mit der wir kämpfen. Aber hör zu, was Gott verurteilt hat, das existiert in seinen Augen nicht mehr. Ich weiß, in unserer Erfahrung fühlt es sich noch real an. Aber in Gottes Realität existiert es nicht mehr. Denn das, was gekreuzigt wurde, wurde beseitigt. Das war der ganze Zweck der Kreuzigung. Es wurde beendet. Es wurde aus dem Weg geräumt. Jetzt sagst du vielleicht, aber Pastor, in meiner Erfahrung ist das sehr real. Ich spüre diese Versuchungen, also kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht existiert. Aber genau deshalb sage ich dir, es geht nicht um deine Erfahrung, es geht um den Glauben. Du hast nicht zwei Naturen gleichzeitig. Stellen wir uns vor, ich habe einen Holzsplitter in meinem Finger. Dieser Splitter tut weh, ärgert mich, er sticht mich. Aber bin ich deswegen aus Holz? Natürlich nicht. Ich mag manchmal etwas hölzern klingen, aber ich bin nicht aus Holz. Ich bin kein Stück Holz. Der Splitter steckt in mir, ja. Aber er ist nicht mein Körper. Mein Körper ist wunderbar gemacht. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Körper ist nicht schlecht. Aber der Splitter verursacht mir Schmerzen. So ist es mit der Sünde im Fleisch. Sie ist da, sie kann dich bedrängen, aber sie definiert dich nicht. Das ist ein Teil der Botschaft, die selten gepredigt wird. Die meisten Christen wissen, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Sie wissen, dass er ihre Schuld getragen hat. Aber sie wissen nicht, dass er auch ihr altes Ich ans Kreuz getragen hat. Sie wissen nicht, dass Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat. Und genau das ist die Sünde, die dich quält, die Gedanken, die du verabscheust. Als Kind Gottes hast du diese plötzlich aufsteigenden Gedanken. Sie stören und erschüttern dich. Aber die Sünde, die du verurteilst, hat Gott bereits bestraft. Und was Gott bestraft hat, existiert in seinen Augen nicht mehr. Jetzt hör zu. Unserer Erfahrung nach, schreib dir das auf, mach dir eine Notiz. Unserer Erfahrung nach scheint es real zu sein. Aber jetzt pass auf. Für den Glauben ist es weg. Ich sage es noch einmal. Unserer Erfahrung nach, mit unseren Augen, unserem Gefühl, unseren Sinnen, scheint es absolut real zu sein. Es fühlt sich real an. Aber aus Gottes Perspektive, aus der Sicht des Glaubens, für den Glauben ist es nicht mehr da. Warum? Weil es beseitigt wurde. Das Problem ist, dass wir oft nicht aus Glauben leben, sondern nach unserer Erfahrung. Wir richten uns nach dem, was wir fühlen, anstatt nach dem, was Gottes Wort sagt. Manche Menschen stehen morgens auf und sagen, Gott, gestern habe ich dich so stark im Lobpreis gespürt, aber heute spüre ich dich nicht, wo bist du? Entschuldige mal, aber der Mensch fragt nicht Gott, wo er ist. Die erste Frage in der Bibel, die Gott dem Menschen stellt, ist, wo bist du? So etwas in der Art. Gott fragt den Menschen, wo bist du? Und die Antwort auf diese Frage finden wir in der ersten Frage des Neuen Testaments. Wo ist der, der als König der Juden geboren wurde? Wo ist Jesus? Denn wo er ist, bist auch du. Unsere wahre Identität ist in ihm. Er kam, um du zu werden. So wie der erste Adam, der gescheitert ist, das Bundesoberhaupt der Menschheit war und alles, was ihm widerfuhr, betrifft auch alle Menschen, so kam Jesus Christus, um das neue Bundesoberhaupt der Menschheit zu werden. Wenn du an ihn glaubst, wirst du Teil dieser neuen Menschheit, wirst eine neue Schöpfung. Natürlich erlebst du es im Alltag noch anders. Aber der Glaube sagt, nein, das bin ich nicht mehr. Hört ihr? Seid ihr noch dabei? Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Habt ihr noch etwas Zeit? Gut, dann hört zu. Hier steht, dass die Gerechtigkeit beziehungsweise die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird. Die King James Bibel gibt es so wieder, dass die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns erfüllt wird. Und dann kommt jemand und sagt, siehst du, wir müssen also doch noch das Gesetz halten. Nein, du verstehst das falsch. Wenn du versuchst, das Gesetz zu halten, das an den ersten Adam gerichtet war, dann aktivierst du in deiner Erfahrung wieder den alten Menschen. Verstehst du? Wir sagen nicht, dass du nicht unter dem Gesetz bist, damit du gesetzlos leben kannst. Nein, wir sagen, dass du nicht unter dem Gesetz stehst, sondern unter der Gnade, damit du heilig, stark und kraftvoll im Geist leben kannst. Nichts verändert dein Leben so sehr wie der richtige Glaube. Ja, aber wie erklärst du dann, dass die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird? Das griechische Wort hier ist ein N. N-I-N. Es bedeutet in, nicht durch oder wegen, was das Wort dia wäre. Das Gesetz wird also in uns erfüllt, nicht durch uns. Und wie? Indem du die Wahrheit glaubst, dann wird die Gerechtigkeit des Gesetzes in dir erfüllt. Wer tut das? Der Heilige Geist, der in dir lebt. Genau das meint die Bibel, wenn sie sagt, dass wir nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln sollen. Du bist nicht mehr im Fleisch. Hör auf, dich mit dem Fleisch zu identifizieren und fang an, in der Wahrheit dessen zu leben, wer du in Christus bist. Denn wenn du das tust, dann lebst du im Geist. Manche denken, sie springen zwischen Fleisch und Geist hin und her. Morgens bist du im Geist, du liest deine tägliche Andacht von Joseph Prince, okay, andere Andachten sind auch gut, und du fühlst dich im Flow, du bist voller Glauben. Oh, komm schon, Bruder. Komm unter meine Hand. Empfange den Segen. Ich spüre, wie ich Dämonen austreiben kann. Ich kann für Kranke beten. Leg deinen Kopf hierher, Mann. Put your head there, man. Dann kommt der Nachmittag und irgendetwas passiert. Plötzlich schlägst du dir selbst mit der Hand gegen den Kopf. Du schlägst den Hund. Du knallst die Autotür zu. Und du fragst dich, was ist passiert? Manche sagen, morgens warst du im Geist. Aber am Nachmittag bist du ins Fleisch gefallen. Nein. Morgens warst du im Geist. Und am Nachmittag bist du noch immer im Geist. Aber am Nachmittag lebst du vielleicht nicht nach der Wahrheit dessen, wer du bist. Das ist alles. Du bist niemals wieder im Fleisch. Im Fleisch sein bedeutet, im ersten Adam zu sein. Im Geist sein bedeutet, in Christus zu sein. Und die Bibel sagt im selben Kapitel, ihr aber seid nicht im Fleisch. Deshalb habe ich die Farben geändert, damit ihr den Unterschied erkennt, damit es keine Verwirrung gibt. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Wie oft soll Gott es dir noch sagen? Der Heilige Geist, der dieses Wort inspiriert hat, sagt, ihr seid nicht im Fleisch. Moment mal, halt. Einen Moment. Woher wusste Paulus, als er an die Römer schrieb, das ist doch der Römerbrief, richtig, dass alle Christen in Rom im Geist waren? Manche von ihnen waren vielleicht voll im Flow des Geistes, andere haben sich vielleicht verhalten, als wären sie total im Fleisch. Aber sie waren trotzdem Christen. Als Paulus das schrieb, da musste er doch nicht erst prüfen, ob sie heilig leben, ob sie alles richtig machen, ob sie nicht sündigen. Und dann erst sagen, jetzt seid ihr im Geist und nicht im Fleisch. Nein, wie kann er eine so unmissverständliche Aussage treffen? Ihr alle, das ist ein Plural, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Er muss etwas wissen. Und zwar, dass alle Gläubigen, unabhängig von ihrem Verhalten, im Geist sind. Sie mögen vielleicht nicht nach dem Geist leben, aber sie sind im Geist. Oh, das ist gut. Ich liebe es. Predige es, Pastor Prinz, predige es. Amen. Preis den Herrn. Jemand wurde gerade von einer Magenkrankheit geheilt. Ich weiß nicht genau, was es war, aber du bist geheilt. Heute Morgen hattest du es noch, jetzt ist es weg. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Hör zu, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und was ist die Voraussetzung dafür? Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und dann heißt es weiter, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das ist eine ganz klare Sache. Es geht hier nicht um die Frage, ob du mit dem Heiligen Geist getauft bist oder nicht. Charismatiker und Pfingstler diskutieren darüber gerne mit den traditionelleren Konfessionen wie Methodisten oder Anglikanern. Aber das ist hier nicht das Thema. Hier geht es einfach darum, wenn du wiedergeboren bist, wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann gehörst du nicht zu Christus. Also bist du gerettet, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Stell dir mal vor, du wärst dir den ganzen Tag dessen bewusst. Aber was, wenn ich versage, Pastor Prinz? Dann weißt du, es ist vergeben. Also steh auf und geh weiter. Bleib nicht darin stecken, denn wenn du dich zu sehr damit beschäftigst, wirst du nur noch mehr davon hervorbringen, weil du dann einer Lüge glaubst. Das ist ganz wichtig. Glaube bedeutet, dass das, was Gott sagt, wahr ist, unabhängig davon, was deine fünf Sinne dir erzählen. Deine Sinne sind nicht immer verlässlich. Kleine Kinder sind schon in einem Pool ertrunken, weil das Wasser flach aussah. Sie vertrauten ihren Augen. Aber es war nicht flach. Du kannst also deinen Augen nicht immer trauen. Und genauso wenig kannst du dich auf deine anderen Sinne verlassen, wenn es um die Dinge Gottes geht. Gott hat uns aber eine andere geistliche Fähigkeit gegeben. Und das ist der Glaube. Aber Glaube bedeutet nicht so zu tun, als ob etwas da wäre. Ach, einfach so tun, als ob. Tun, als ob, dann bin ich der große Schauspieler. Und das ist ein großer Glaube? Nein, Glaube ist keine Einbildung. Es ist real. Auch wenn du es nicht mit deinen Augen siehst, nicht mit deinen Händen greifen kannst, nicht mit deiner Zunge schmeckst, es ist da. Wenn Gott sagt, dass es existiert, dann existiert es. Wir leben in einer Welt voller Fake News, voller Clickbait, die dich manipulieren sollen, nur um dir etwas zu verkaufen oder um Social-Media-Plattformen mehr Werbegeld einzubringen. Sie bekommen ihr Geld nämlich durch Werbung. Und du bist das Produkt. Wenn eine App kostenlos ist, dann bist du das Produkt, verstehst du? Sie verkaufen nicht das Produkt an dich, sie verkaufen dich als Produkt an die Werbekunden. Lerne damit umzugehen. Lass dich nicht kontrollieren. Jedes Mal, wenn es Ping macht, sag, ich binde dich Ping im Namen von Jesus und lass das Handy liegen. Sei rebellisch. Nein, ich greife nicht sofort danach. Nichts geht unter. Sag deinen Liebsten, wenn es wichtig ist, ruft mich an. Aber dieses ständige Ping-Ping, manche Leute sind völlig süchtig danach. Oh, eine neue Nachricht. Übrigens, ja, ich habe ein Smartphone. Falls du dich fragst, ich habe sogar hier, ganz in meiner Nähe. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Nein, natürlich nicht. Lass dich nicht von deinem Handy beherrschen, okay? Sag ihm, du bist nicht mein Herr, du bist mein Diener. Sprich ruhig mal mit deinem Smartphone, du wirst überrascht sein. Manchmal antwortet Siri. Nein, du bist nicht mein Herr. Ich bin dein Herr. Oder noch besser, ich bin deine Mutter. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Lass dich nicht versklaven. Weder von Technik noch von alten Gewohnheiten oder sündigen Neigungen. Diese Dinge werden sich immer wieder melden. Ich bin immer noch König. Ich habe dir immer noch befohlen, dies und das zu tun, und du hast es getan, also bin ich noch da. Aber du sagst, nein, du bist nicht mehr da. Aber du spürst mich doch, oder? Nein, du existierst nicht. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Eines Nachts hatte ich einen Traum vor vielen Jahren, als Gott mich dieses Prinzip lehrte. Ich fragte mich, was ist Glaube, was ist Erfahrung? Für mich war Erfahrung immer real. Doch ich kannte Gottes Wege nicht, den Weg des Glaubens. Gott zeigte es mir im Traum. Ich weiß, dass er von Gott war, denn ich hatte keine Angst. Lass mich erklären, warum das wichtig ist. In meinem Traum dachte ich zuerst, ich hätte einen Albtraum. Da war eine Kreatur, weit weg von mir. Aber ich konnte sie deutlich sehen. Sie war riesig. Mit gewaltigen Händen, einem großen Kopf. Nicht den Nachbarn anschauen, bitte. Und sie war furchtbar hässlich. Überall Haare, eine kranke, vernarbte Haut. Warzen, die unnatürlich groß gewachsen waren. Ein wirklich schrecklicher Anblick. Ich kann es kaum beschreiben, aber es war eine schreckliche, angsteinflößende Erscheinung. Zumindest dachte ich das. Dann hörte ich eine Stimme, die sagte, hab keine Angst. Das ist nur eine Fata Morgana. Ein Trugbild. Es ist nicht real. Aber ich sagte in meinem Traum, doch, es ist real. Und ich wusste, dass es Gott war, der zu mir sprach. Frag mich nicht, woher ich das wusste. Ich wusste es einfach. Ich sagte, Gott, das ist echt. Dann hörte ich, geh darauf zu. Wie bitte? Geh darauf zu. Nein, es ist echt. Es wird mich zerstören. Geh darauf zu. Also sah ich in meinem Traum, wie ich langsam darauf zuging. Und je näher ich kam, desto lauter fing dieses Ding an zu brüllen. Lawrence, komm! Pastor Mark ist heute nicht da. Nein, Spaß. Jegliche Ähnlichkeit ist rein zufällig, okay? Aber dann geschah es. In dem Moment, als ich ganz nah dran war, obwohl es so echt wirkte, so furchteinflößend aussah, verschwand es einfach. Es war weg. Und ich stand da, voller Liebe, voller Freude, voller Frieden. Was ich gesehen hatte, war eine Lüge, die so real aussah. Ich wachte auf und der Herr sagte zu mir, du hast darum gebetet, den Glauben zu verstehen. Jetzt hast du es gelernt. Gottes Wort ist wahr. Die Bibel sagt, ich habe es vorhin zitiert, die sichtbaren Dinge sind vergänglich, aber die unsichtbaren sind ewig. Schau dich um, wir können einander sehen, richtig? Du siehst den Stuhl, auf dem du sitzt. Du siehst meine Jacke, meine Hose, die Decke, die Wände. Aber alles, was du siehst, ist vergänglich. Pastor, wir können einander doch sehen. Ja, aber du kannst nicht den Geist eines Menschen sehen, nur seinen Körper. Und der Körper ist nicht ewig. Aber eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen, verherrlichten Körper bekommen. Also hab ein wenig Geduld mit mir. Eines Tages werde ich aussehen wie Mr. Universe. Amen. I have Muskeln über Muskeln. Muscles upon muscles. Warum lacht ihr so? Und besonders du, Pastor Gabriel. Ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Die Bibel sagt, alles Sichtbare ist vergänglich. Die Decke, die Wände, die Stühle, all das wird eines Tages nicht mehr existieren. Aber das, was du nicht sehen kannst, ist ewig. Wir sind so auf das Äußere fixiert. Das zeigt, wie tief die Menschheit gefallen ist. Uns ist oft nicht bewusst, dass die geistliche Welt, die ewig ist, viel realer ist als diese physische Welt. Wir denken, wenn ich es nicht anfassen kann, dann ist es nicht echt. Aber nein, um uns herum gibt es Engel, die wir nicht sehen. Die Dinge, die wir sehen können, sind nur vorübergehend. Die Dinge, die wir nicht sehen können, sind was? Ewig. Dein Geist ist ewig. Der wahre Mensch in dir ist ewig. Der Heilige Geist ist hier und er ist ewig. Die Engel sind ewig. Und eines Tages, wenn dein Herz aufhört zu schlagen, wirst du aus deinem Körper heraustreten. Und weißt du was? Was du als erstes spüren wirst? Du wirst dich lebendiger fühlen als je zuvor. Eine unaufhörliche Freude, ein vollkommener Frieden. Erst dann wirst du erkennen, dass dein Körper eine Last war, eine Begrenzung, die du erst beim Ablegen bemerkst. Die Bibel sagt, wir werden Engel und sogar böse Geister sehen. Ob im Krankenhaus oder anderswo, es kann geschehen. Aber Gott sagt, du wirst nicht nackt dastehen, sondern einen neuen, verherrlichten Körper bekommen. Oh Mann, was für eine Hoffnung, auf die wir uns freuen dürfen. Vergiss nicht, Gott ist Geist. Und Gott sei Dank können wir ihn nicht sehen. Jesus sagt, dass der Geist Gottes wie der Wind ist. Man kann ihn nicht sehen, aber man erkennt seine Auswirkungen. Und genauso ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Manchmal kannst du Gottes Gegenwart spüren. Er offenbart sich besonders, doch nicht ständig. Gerade junge Christen erleben oft Gänsehaut über Gänsehaut. Spürst du Gottes Gegenwart? Oh ja, besonders bei Jugendfreizeiten. Tränen fließen, Gottes Gegenwart ist spürbar. Aber wir müssen lehren, dass Gott danach genauso da ist, gerade wenn du ihn nicht spürst. Sprich mit ihm, als ob du es tätest. Gott liebt das, weil du dann nicht von Gefühlen abhängig bist. Wenn du irgendwann sagst, Pastor, ich spüre Gottes Gegenwart seit 5 Monaten nicht mehr, dann sage ich, du wächst. Gott traut dir mehr zu. Ja, Gott lässt dich wachsen. Hast du das verstanden? Hast du das gelernt? Also, was machst du, wenn dieses sündige Verlangen in dir aufkommt, wenn du plötzlich den Drang hast, etwas Falsches zu tun? Sag dir, das ist nicht real. Warum? Weil Gott sagt, dass es nicht mehr existiert. Also stimme mit Gott überein. Es ist weg. Ich wandle im Geist. Hast du das Bedürfnis, jemandem eine reinzuhauen? Sag, dieses Verlangen ist nicht real. Aber ich fühle es doch. Ja, das Gefühl ist da, aber die Sünde ist fort. Deshalb stimme mit Gott überein. Es ist weg. Und dann schau zu, wie der Heilige Geist in deinem Leben bestätigt, dass es wahr ist. Also, wo bist du? Du bist im Geist. Und wenn Gott fragt, wo bist du, Adam? Wo bist du, Pamela? Wo bist du, Thomas? Dann sagst du, ich bin im Geist. Und ich bin in Christus. Und für wie lange ist dir vergeben? Für immer. Falls du diese Predigt hörst und diese Woche trotzdem scheiterst, hier und da fällst, steh auf, es ist vergeben. Geh weiter. Erneuere die Wahrheit in deinem Herzen und lebe weiter im Geist. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Steht alle auf. Ich habe mich gerade selbst glücklich gepredigt. Manchmal bin ich so erfüllt, dass ich am liebsten noch eine Stunde weitermachen würde. Aber bevor ich euch entlasse, noch eins. Ihr habt einen Feind und er ist nicht glücklich darüber, was ihr gerade gehört habt. Also erwartet diese Woche ein paar Angriffe. Aber die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe ihn nicht auf der Ebene deiner Erfahrung, da wirst du verlieren. Der Teufel hat tausende Jahre Erfahrung, er kennt alle Tricks. Kämpfe ihn auf der Ebene des Glaubens. Sag, nein, nein, nein, das bin nicht ich, Teufel. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Nein, das bin nicht ich. Aber du hast es doch gerade gefühlt. Ja, aber das definiert mich nicht. Es ist vorbei. Es ist weg. Ich bin in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Hebt eure Hände in diesem Saal und überall, wo ihr das gerade seht. Diese kommende Woche für dich und deine Liebsten. Segne dich der Herr mit dem Segen Abrahams und allen Segnungen aus 5. Mose 28. Oh, Moment. Bevor wir schließen, wollen wir noch denen helfen, die Jesus kennenlernen wollen. Falls du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, zusammen, himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der letzte Adam, der für alle meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Er starb an meiner Stelle. Er ist von den Toten auferstanden und er lebt heute in dem Auferstehungsleben. Und ich danke dir, dass, so wie Jesus ist, ich jetzt in dieser Welt bin. Jesus Christus ist mein Herr. Danke, Vater, dass ich gerettet bin. Für immer gerettet. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst zum Reich Gottes. Hebt eure Hände zum Segen. Der Herr behüte dich und deine Familie in dieser Woche. Er bewahre dich vor jeder Krankheit, vor jeder Infektion, vor Unfällen, Gefahren und vor allen Mächten der Finsternis. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir Gunst bei allen Menschen, wo auch immer du hingehst. Mögest du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Der Herr schenke dir und deinen Liebsten seinen wunderbaren Shalom-Frieden. Im Namen von Jesus. Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.